Abschnitt 17 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Des Priors Lehrsprüche. Erstens. Mit dem Auferstehen des Lenzes, Elmar, bist du auferstanden. Gott sei Lob zu neuem Leben, ob gebannt, doch frei von Banden. Und wie auf der Wange knospet, der Genesung frische Blüte, mag Versöhnung aus Erkenntnis still ersprießen im Gemüte. Danke nicht dem ernsten Eifer, der dich fremden Mann hier pflegte, danke dem, der Menschenliebe in die Menschenherzen legte. Was dich andres quält und kümmert, Einsamkeit ist Seelennahrung. In der Stille kommt dem Geiste rechte Geistesoffenbarung. Geisterstimmen zu vernehmen, musst du in der Stille lauschen. Lauter reden sie im Säuseln, als in Sturm und Wetterrauschen. Er, der aus der Welt dich führte, in der Klosterzelle schweigen, wollte in die Welt, die Wüste, erst den rechten Weg dir zeigen. Warst du dein im Waffenklirren, dein in Braus und Wogenrollen, dein im Wildbann auf der Metbank, dein im Hassen und im Krollen? Tief im Wald verbirgt der Kranke Hirsch sich vor des Tages Gluten, sei's um einsam zu genesen, sei's um einsam zu verbluten. Elmar, Heimkehr zu sich selber, wird im Schmerz allein gefunden. Harre nur, der Klosterfriede heilt dir alle, alle Wunden. Zweitens. Elmar, wer vom Morgengrauen walte bis zur Abendkühle, Höhen und Täler sah er manche, Siedelstätten sah er viele. Wenn er offenes Augs gegangen von der harten Tagereise, weiß er Schickliches zu reden über Landesbrauch und Weise. Elmar, wer nach 70 Jahren rückwärts blickt, den Weg, den langen, Kluges kann er dir bescheiden, wenn er offenes Augs gegangen. Wahres kann er dir berichten von der Welt, die einst gewesen, und zu künftiger Gestaltung Rätselrunen kann er lesen. Auch zu Lust und Lehre, Elmar, mag er Sinniges dir sagen. Willst du Weisheitsworte hören? Graue Männer musst du fragen. Drittens. Wissen heißt die Welt verstehen. Wissen lehrt verrauschter Zeiten und der Stunde, die da flattert, wunderliche Zeichen deuten. Und da sich die neuen Tage aus dem Schutt der alten bauen, kann ein ungetrübtes Auge rückwärts blickend vorwärts schauen. Denn solange Hass und Liebe, Furcht und Gier auf Erden schalten, werden sich der Menschheit Lose ähnlich oder gleich gestalten. Menschen sind die Menschenkinder aller Zeiten, aller Zonen, ob sie unter Birkenbüschen, ob sie unter Palmen wohnen. Ob sie vor dem Christengotte, ob vor Wodan sie sich bücken, ob sie sich in Lumpen bergen oder sich mit Purpur schmücken. Vielfach sind die Wolkenbilder, die den Himmelsraum durchwallen, doch nur Dunst die leichten Flocken, doch nur Dampf die schweren Ballen. Alle auf des Sturmes Straße fahren sie, die Luftgespinste, Wolkenbilder, leere Dämpfe, Menschenbilder, eitle Dünste. Viertens. Sohn, ich las im Runenbuche manches Blatt, ein Zeichendeuter, viel zur Trauer, viel zum Troste, wenn ich weiter las und weiter. Was sie Weltgeschichte nennen, ist ein wüst verworrener Knäuel, List und Trug, Gewalt und Schwäche, Feigheit, Dummheit, Wahn und Gräuel. Weise Tugend schweigt und trauert, will sie reden, will sie klagen, wandert sie in Kerkergrüfte oder wird ans Kreuz geschlagen. Starke, die sich Treiber dünken, werden doch nur selbst getrieben, Heergeräte eines Stärkern, die gebraucht, verbraucht, zerstieben. Stärkere stößt der Fuß des Stärksten, und die Stärksten sind Geschirre, eines, der, ob allen waltend, überschaut das Weltgewirre. Eines, der in ehern Händen hält die Waage recht zu wägen, der die Zepter knickt wie Ruten und wie Stroh das Schwert der Degen. All die Riesen sind nur Zwerge, all die Herren nur arme Knechte, ob sie gleich den Frevel wollen, fördern müssen sie das Rechte. Dienen müssen sie der Ordnung, ob sie gleich das Wüste treiben, denn unsterblich ist das Gute, und der Sieg muss Gottes bleiben. Fünftens. Freiheit sei der Zweck des Zwanges, wie man eine Rebe bindet, dass sie, statt im Staub zu kriechen, froh sich in die Lüfte windet. Beides schaffte Karl der Franke, Liebenswertes, Hassenswertes, hielt er fest am Kreuz der Kirche, fester doch am Kreuz des Schwertes. Und mit rot gefärbten Händen schwang er's gegen unsere Väter, ein Apostel in der Brünne, ein mit Blut bespritzter Beter, uns selbst abzugewinnen, hat er Todwund uns gehauen, zeigend nach den Himmelsburgen, nahm er uns die Erdenauen. Dienen muß der faltenreiche Kirchenmantel hundert Zwecken, Ehrsucht, Habsucht, Machtgelüste, Hass und Rache muß er decken. Wie das Gold den Durst nach Golde, mehrt der Ruhm die Gier der Degen, denn je mehr die Menschen dürfen, desto dreister wird ihr mögen. Vom beeisten Belt zur Tiber fuhr der Held in lichten Waffen, war's, um Völker zu befreien, war's, um Knechte sich zu schaffen? Statt zu einen Deutschlands Stämme warf er Fremde zueinander, stark und groß, nur nicht so gütig als der Grieche Alexander. Wär er uns ein Ordner, Pfleger, uns ein milder Herr geblieben, wir, die hundertfach ihm danken, würden tausendfach ihn lieben. Ihn, der fromme Friedenstätten, baut an Quellen und in Hainen, wo einst Menschenleiber zuckten, auf entweihten Opfersteinen, der die Leuchte holder Bildung trug in unsere finstern Wälder, segensreiche Körner streute, doch in Blut gedüngte Felder. Und erst spät, durch linde Lehre, hätt er uns bezwingen können, rascher, sicherer als mit Eisen, als mit Hunger, Pein und Brennen. Eitler Glanz der Römerkrone, Pferdens krause Mordgerichte, mag ihm Gott verzeihen, doch schuldig bleibt er sie der Weltgeschichte. Untat, die der kluge Einhard gern verhüllte und verschwiege, die in Rom der Völkervater selbst gestraft mit ernster Rüge. Doch den Wirren und den Klirren, die da ziehen mit großem Schalle, allen klebt einmal am Schilde, und ihr Werden haben alle. Sechstens. Menschen bauen, die Türme sollen ein Jahrtausend überdauern, doch der Rost zerfrisst das Eisen und das Moos zernagt die Mauern. Sieh dich um, du siehst nur Trümmer, die der Zeitensturm zerschellte, und darauf, für heut und morgen, stolze Festen, niedre Zelte. Denn der Mensch, der fremde Siedler, lernt die Scherben klug zu schichten, um zur Not für sich und andere Dach und Herdstatt einzurichten. Erst zur Not und will sich's fügen, auch zum Troste Scheun und Garten. Baut nur, ob für morgen, ob für länger, ihr müsst warten. Siebtens. Karl der Frank, der grimme Bauherr, geistesmächtig sondergleichen, sinnend unter Völkertrümmern, stand er auf zerschlagnen Reichen. Mit dem Schwerte auf und nieder maß er die zerworfenen Blöcke und mit Hünenhänden wälzte Berg auf Berg der starke Recke. Berg auf Berg granitne Quader sich zur Pfalz darin zu schalten und, wie Gott der Himmelsfesten, hier des Erdenreichs zu walten. Traum und Wahn, die stille Stunde, leise wandelnd wandelt alles, stärker als die Überstarken, die da dröhnen lautes Schalles. Hinkt sie auch, es kommt die Rache, schleicht sie auch, es naht die Sühne. Menschen trotz der Turm zu Babel, ward zur mahnenden Ruine. Traurig sinnend steht der Wandrer, sieht er in des Mondes Schimmer, dort, wo einst ein mächt'ger toste, Ödeland, ein Grab und Trümmer. Achtens. Sein Geschlecht, ein düstres Schicksal, ist's Eroberer zu beerben, was zum Unheil war den Söhnen, wird den Enkeln zum Verderben. Wölfe seh ich, die in Zwietracht neidvoll aufeinander stieren, die mit Hunger nach des alten, besten Beutestücken gieren. Gelbe Wölfe, die den Kreisen ziehen und zerren aus der Höhle, die in wildem Hass einander dann zerfleischen Bauch und Kehle. Krause Sippe, die den Kiefer mit dem Blut des Bruders schändet, bis der Letzte würgt den Letzten und mit Wutgeheul verendet. Voll von Gräueln, voll von Leichen, ist die Welt und wüst und öde, sprach von Wolfszeit eure Wala, Traun, das war Prophetenrede. Neuntens. Holde Schau, lichthelle Locken, wen im Hauch des Morgenwindes, schlanker Wuchs und blaue Augen, sind der Schmuck des Sachsenkindes. Tiefer Tann, am Vogelherde, lauscht er auf das Moos gekauert, still dem leisen Waldgespräche, das durch Busch und Wipfel schauert. Still dem Bach, der fern im Grunde plaudert von geheimen Dingen, die geschahn, als Wicht und Elbe menschenhold auf Erden gingen. Hat der Wald mit wunderbaren Märchenträumen ihn umsponnen, denkt er an den Reiterknaben, der ein Königreich gewonnen, an die Kron im wilden Wasser, die ein Edelknecht errungen, der vom Stein mit Ross und Rüstung sich beherzt hinabgeschwungen. Heuch, da schallt es durch die Stämme, dumpfe Schläge schwerer Hufe, Panzerklirren, Schwertgerassel, Hörnerschall und Freudenrufe. Erzumstarrte Heergesellen sind's, die von den Hengsten steigen, um vor ihm, dem froh Erstaunten, huldigend ihr Knie zu beugen. Gruß und Heil dir, deutscher König, Sachsen spross dir Ruhm und Ehre, Volkserkorner walte glücklich, stark und mild von Meer zu Meere. Und von Meer zu Meere hallen Jubelstimmen tausendtönig, Heil dem blonden Sachsenkinde, Glück und Heil dem deutschen König. Zehntens. Elmar sind des Sundes Wogen, wild empört in lautem Zanke, fest die Faust an deinem Steuer, fest den Blick auf deine Planke. Sei kein Tor, den Sturm zu schelten, wenn er knickte Mast und Spieren, zieh nach dir, in stilles Wasser, strebe deinen Kiel zu führen. Krolle nicht dem Weltgewaltgen, der verwüstet deine Saaten, einer richtet, große Frevel sind zumeist die großen Taten. Lass den Klirrern ihre Wege und dem Himmel lass die Rache, deiner Seele Heil zu wirken. Elmar, das ist deine Sache. Elftens. Über abgrundtiefe Rätsel huscht der Mensch mit leichtem Sinne, sorglos wie auf blauen Schlünden spielt und tanzt die Wasserspinne. Kannst du, Fremdling, mir von wannen und wohin du fährst bescheiden und den Zweck des Erdenganges und die Absicht all der Leiden? Bist du gleich dem Regentropfen, der aus Dunst und Dampf gewoben, spurlos in das Nichts hier unten, taumelt aus dem Nichts dort oben? Weißt du Antwort, wußte Antwort, Tiatkrim, dein kluger Friese, sprach sein Gott, und welche Deutung gab der alte Himmelsriese? O, ihr Reden ist nur Rauschen, wie der Wellen, wie des Windes, Offenbarung ist gekommen von den Lippen eines Kindes. 12. Andere Zeiten, andere Menschen, andere Menschen, andere Götter, einer bleibt der ewig Stille, unentwegt vom Zeitenwetter. Andere Zeiten, andere Götter, denn die Zeit verstürmt die Alten, seltsam, wenn sie ein Jahrtausend auf den Stühlen sich gehalten. Ob bei Volksgeschrei und Jubel, unter Flüchen, unter Zähren, sie in Glut und Trümmer prasseln von geschändeten Altären. Ob aus öden Tempelhallen sie als blasse Schemen weichen, unvermisst und unbeachtet in den Gängen sich verschleichen. Andere Zeiten, andere Götter, denn der Geist hat breite Schwingen, in das Reich des Unerkannten strebt er rastlos vorzudringen. Und die Sonnen jenes Reiches, die erleuchten, nicht verbrennen, führen aufwärts ihn den einen, Unerkannten zu erkennen. Und erbarmungsreiche Liebe neigt dem Sucher sich entgegen, jedem, der nach Wahrheit dürstet, quillt ihr Born auf allen Wegen. Trostlos ist es für Geschwundnes, Hingegangenes streiten wollen. Hast du Macht, den Strom zu hemmen und zum Quell zurückzurollen? Kann, was Asche ward, noch lodern? Kann, was Leiche ward, genesen? Zu den Toten fällt das Tode, sei es noch so schön gewesen. Mag ins Abendrot versunken, trübes Muts ein Träumer klagen, doch der Blick des Wohlbereiten grüßt im Ost das junge Tagen. 13. Manches hab ich dir berichtet von dem Friedenskind, dem Frommen, das zu diesem Mittelgarten aus dem Himmelreich gekommen. Aus des Himmels Sonnenburgen, Gottes Sohn in Manneshülle, das an ihm, dem längst Verheißnen, sich das Seherwort erfülle. Wahrer Gott und mit dem Vater, mit dem Geist von gleichem Wesen, eins in Dreiheit, ein Geheimnis, Menschensinnen nicht zu lösen. Sohn des Schöpfers aller Dinge, Gott von Gott und Licht vom Lichte, Fleisch geworden, das ersöhne und in Liebe alles schlichte. Wie er, als ein Held und Herrscher, hochgemute kühne Degen, teure Zwölf sich auserkoren, fest und treu in allen Wegen. Wie er zog von Gauen zu Gauen, segnend, mahnend, wundertätig, stets bereit zu sanfter Lehre, stets zu Hülf und Trost erbötig. Wie er dann ein Reich gestiftet, drin er seine Gnaden spendet, Menschenhold ein Reich des Friedens, das in dieser Zeit nicht endet. Wie durch ungeheure Meintat schuldlos er am Kreuz gestorben und durch seinen Tod das Leben all der Welt und dir erworben. Wie er sich, der Todbezwinger, siegreich aus der Gruft erhoben und verklärt hinaufgefahren in sein Himmelreich dort oben. Wie er einst der Weltenwalter kommen wird am jüngsten Tage und den Lebenden und Toten wägen mit gerechter Waage. Hoch und her in großen Prächten, auf den Wolken mit Erstaunen und mit Zittern hört die Schöpfung das Erkrachen der Posaunen. Dies und andres, was in Dürrer dürft'ger Red ich dir entfaltet, hat ein gottgeweihter Sänger reich zum Heilandslied gestaltet. Einer von den Unsern, Elmar, nicht in weicher welcher Zungen, in der Heimat vollen Klängen hat er herrlich es gesungen. Hörst du es? Du glaubst im großen, grünen Sachsenwald zu weilen, himmelweit die Astgewölbe, himmelhoch der Stämme Säulen. Zwar der Vogelsang, das Rauschen, dünkt dich neu und fremdes Schalles, doch ist alles dir so nahe, heimatlich vertraut ist alles. Und verständlich ist dir alles, was ertönt aus 100 Kehlen, und verständlich, was die Büsche, was die Bäume sich erzählen, und verständlich das Geplauder in den Brunnen, in den Bächen, und verständlich, was die Blumen flüsternd miteinander sprechen. Klar vor deinen Sinnen liegen all des Waldes Heimlichkeiten, alle Fragen kannst du lösen, alle Rätsel kannst du deuten. Und du staunst, wenn all die Laute, all das Rauschen und das Singen andachtsvoll zu einem großen Gotteslob zusammenklingen. Und im fernsten Tale möchtest du dir eine Herdstatt gründen, unterm Kreuz, um unterm Kreuze deiner Seele Ruh zu finden. Denn von seiner Dornenkrone geht ein wunderbares Scheinen durch die Welt, das alle Völker muß durchleuchten und vereinen. Elmar, horch, die Frühlingsstürme tosen an des Solings Halde, wenn die Sommerlüfte hauchen, führ ich dich zum Wunderwalde. Wo der Eichen hohe Wipfel Mimmingarde fort umschauern, wohnt mein Freund im Strohdachkotten unter Hirtenvolk und Bauern. Hören musst du, selber hören, ihn, den Sänger sondergleichen, wenn die Sommerlüfte hauchen, gehen wir in das Land der Eichen. 14. Red ich zu dir warme Worte, Elmar, aus der Herzensfülle, glänzt dir wohl die Trän im Auge, doch verharrst du stumm und stille. Nach der Wahrheit steilen Burgen mag ein anderer wohl die Pfade dir durch Dorn und Felsen zeigen, führen kann nur Gottes Gnade. Die Erkenntnis ist das Erbe, nicht der Weisen, nein, der Frommen, nicht im Grübeln, nein, im Beten, wird die Offenbarung kommen. Soll ein Menschenauge schauen, muß der Himmel sich erschließen und ein Strahl von seinem Lichte in das dunkle Herz sich gießen. 15. Leben magst du 100 Jahre, einst wie Dampf im Berggelände. Gehst du hin, wo kannst du bleiben? Gott ist aller Dinge Ende. Ward dir Kraft von allen Kräften, hast du Rechenschaft zu geben. Wir gerecht, du wirst gerichtet, magst du 100 Jahre leben. Denn die Kreatur ist Gottes, und sie kann ihm nicht entfliehen. Einmal, morgen oder später, liegst du doch vor seinen Knien. 16. Elmar, o, du machst mich traurig, was ich rede, ist verloren, denn du hörst nicht mit dem Herzen, denn du hörst nur mit den Ohren. Man erzählt, ein blinder Priester predigte im Feld den Steinen, und die Steine riefen Amen, du bist stumm, ich möchte weinen. Träumst du wieder von den Wellen? Ach, es ist ein trostlos Jagen. Wasserfurchen, die du pflügest, werden niemals Früchte tragen. Wohl das Schwert, doch nie die Sichel, mag auf grauer Woge klirren, nur dir selber zu gefallen, stürmst du in des Kampfes Wirren. Müh zur Lust ist eitle Mühe, nutzlos wie dem Meer der Regen. Arbeit, die nicht andern frommet, das ist Arbeit ohne Segen. Willst du dir und dir nur dienen, nirgend magst du Dank erwerben. Schmachten wirst du, und am Ekel vor dir selber musst du sterben. Erst gehörst du deinem Gotte, ihm zunächst der Heimaterde. Bist du stark, sei froh, am stärksten ist der Mann am eigenen Herde. Bläh dich unter fremden Menschen, schweigt dein Volk, dein Ruhm ist nichtig, Sachsenkind, mit jeder Faser bist du deinem Volke pflichtig. Deiner Heimat, deiner Mutter, einer Kranken, einem Weibe, bist du brav, so zahl mit jedem Tropfen Bluts in deinem Leibe. Willst du fort, sie wird als bleiche Bettlerin am Wege stehen und die dürre Hand dir strecken, nassen Blicks, nun kannst du gehen. Ende von Abschnitt 17.